Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Von Zeit zu Zeit geht es an dieser Stelle um einzelne Länder. Das heißt, alle Stücke einer Sendung kommen aus einem bestimmten Land. Ich erinnere mich dabei zum Beispiel an Norwegen oder Island, erst vor wenigen Wochen. Heute geht die musikalische Reise in ein westliches Nachbarland. Unser Thema bis 3 Uhr, Vive le Pop, neue Musik aus Frankreich. Je suis enfouie dans le sable, les marées me couvrent et me découvrent. Je jette un coup d'œil au grand jour, c'est le temps des mortes eaux, de la dépression tout court. Je vois les grandes algues sèches affaissées, d'épaisses langues de feutre recroquevillées, sur le sable plat, entre les rochers, comme il fait chaud, c'est à crever. Vivement la fraîcheur des hautes eaux, que les algues se remettent à danser. Et moi je veux bien nager dans ces constructions enthousiastes et complexes. Ces dentelles molles et caoutchoutesses. Si les lourds savaient, comme ici tout est léger. Vive la pesanteur, l'ardeur au ralenti. Les corps pâles s'étirent et s'enroulent sur des sofas translucides. Les perspectives se perdent dans des spirales de nacre. Les pinces découpent des formes imaginaires. Tout est calme et l'on marche sur les ondes. Là où la cacophonie s'estompe. Où tout nous parvient de loin. De derrière le grand filtre du monde. Là-bas les gens, les objets se cognent. Oui, de loin nous entendons cela. Les cris, les bruits sont secs. Car ici rien ne résonne. Sont-ils tristes ou gais? Nous ne le savons pas. Car la volonté n'arrive pas jusque-là. Franchement, tout cela nous dépasse. Car ici, tu n'es qu'insouciance. C'est une question de survie, de rêves inassouvis. À la prochaine marée, je consulterai l'annuaire. J'éviterai le découvert, je resterai en pleine mer. Là où la cacophonie s'estompe, où tout est calme et l'on marche sur les ondes. Grand filtre du monde. Là où la cacophonie s'estompe. Où tout est calme et l'on marche sur les ondes. Où tout nous parvient de loin. De derrière le grand filtre du monde. In diesem Soundcheck geht es 2 Stunden lang um Musik aus Frankreich. Alles Aufnahmen aus den letzten Jahren. Popmusik, mal mehr in Richtung internationale Tendenzen. House, Clubmusik, auch ein bisschen elektronisches. Und dann wieder eher an das klassische französische Chanson angelehnt. Zu Beginn der Sendung zweierlei Françoise, eben Françoise Breux. Das ist eine aus der neuen Szene. Und wenn man in letzter Zeit öfter kleine Extra-Abteilungen in Plattenläden findet mit neuen CDs aus Frankreich, dann steht dabei auch Vingt à Trente Mille Jours, so heißt das aktuelle Album von Françoise Breux. Und als zweite Françoise jetzt Françoise Adi, inzwischen 59 Jahre alt, schon in den 60er Jahren auch hierzulande bekannt, Frag den Abendwind und vieles mehr. Und immer noch aktiv. Im Jahr 2000 erschien beispielsweise ihr Album Clair Obscur. Daraus hier knappe 2 Minuten. Françoise Hardy. Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin. Mais le chagrin des autres ne m'intéresse point, parce que les yeux des autres sont moins bleus que les tiens. Et comme tous les gens qui ont eu du chagrin, ton visage souvent a l'air dur et lointain. Mais le visage des autres est moins beau que le tien. À cause d'un regard, à cause d'un chagrin, je voudrais dire je t'aime et je voudrais dire viens. Mais ce n'est pas possible d'être sûr du bien qu'on va faire, alors je ne dis rien. J'aurais peur moi aussi de te faire du chagrin. Et pourtant aujourd'hui c'est à toi que je tiens. Et pourtant toi aussi peux me faire du chagrin. Parce que les yeux des autres sont moins bleus que les tiens. Since I don't have a searching for the truffles going through the woods. Then I'll be waiting. I need a full day. I spent all summer days driving. Nach der, mit allem Respekt, alten Françoise Hardy, eben die vier jungen Männer von Phoenix, die orientieren sich auch weniger am Chanson oder anderen Tendenzen früherer französischer Popmusik, sondern knüpfen mehr an englische, amerikanische Musik der 60er, 70er Jahre an, singen auch in Englisch, wie die nächste Gruppe gleich auch. Vor 2,5 Jahren erschien United, das Debütalbum von Phoenix, daraus eben Summer Days. Und ungefähr zur gleichen Zeit kam Puzzle, das erste Album einer Band aus Rouen mit Namen Tahiti 80 oder Tahiti 80 oder Tahiti 80. Inzwischen gibt es Album Nummer 2, Wallpaper for the Soul, daraus jetzt Separate Ways. Also nach Phoenix hier noch einmal sozusagen internationaler Pop aus Frankreich. Tahiti 80 Quatre. And make a decision. La vie est belle, un peu moins belle que vue du ciel, vue d'ici. La lune est claire et aussi loin que soit la mer, je la suis. Instants, puis face au vent, on oublie le mauvais sang, les hommes en blanc, décidément trop de bruit. Face au vide, on repasse. La fin du film, qui n'est qu'un film en noir et blanc, je l'efface. Nach Phoenix und Tahiti 80, jetzt wieder zurück zur französischen Sprache. Zunächst eben mit Karen Ann, ich weiß nicht, mit vollem Namen Karen Ann Seidel. Dieses Lied eben, Sur le Fil, hat sie zusammen mit Benjamin Biolay geschrieben. Und dieser Benjamin Biolay hat längst seine eigene Karriere laufen. In diesem Frühjahr soll das Nachfolgealbum zum Debüt Rose Kennedy erscheinen. Benjamin Biolay steht vor allem von allen heute im Programm wohl am deutlichsten in der Tradition des französischen Chansons Alter Prägung, Novembre toute l'année. Thank you. Hintereinander Benjamin Biolay, das Anfangslied seines Albums Rose Kennedy, und danach Philippe Catherine aus Nantes oder einfach nur Catherine. Seit über 10 Jahren macht er jetzt schon Musik und er gilt inzwischen als einer der wichtigsten Akteure der Nouvelle Scène Française, also eine Art neuen Szene französischer Popmusik. Unter diesem Etikett Nouvelle Scène Française läuft zum Beispiel auch der CD-Sampler Le Pop. Der ist vor einigen Monaten erschienen mit insgesamt 16 Beispielen eben dieser neuen Szene. Darauf vertreten ist neben Catherine auch Jan Tiersen, allerdings mit einem anderen Stück. Ich spiele heute Abend etwas aus Tiersens bislang wohl größtem Erfolg, nämlich aus der Musik zum Film Die fabelhafte Welt der Amélie, also aus diesem Sampler Le Pop, ist aus einem anderen Album Tiersen oder Tiersen, hat ja inzwischen schon mehrere Alben, auch Filmmusiken komponiert. Gerade kürzlich ist Jan Tiersen ja wieder als Filmkomponist in Erscheinung getreten, nämlich bei Goodbye Lenin, auch das ist von ihm, die Musik. Hier aber etwas aus Amélie, nämlich Les Jours Tristes. Thank you. one more time. Nach Filmmusik von Jan Tiersen aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie, eben Daft Punk. Das ist wieder das andere Frankreich, digital, elektronisch, englische Texte. Eben die Albumversion von One More Time aus ihrem letzten Album Discovery und dann noch die, ja, erinnert an Hell's Bells von AC/DC, der Anfang zum nachfolgenden Instrumentalstück. Und ähnlich wie die beiden von Daft Punk sind auch er seit mehreren Jahren schon international etabliert. Auch die arbeiten zu zweit und auch von er spiele ich etwas aus ihrem bislang letzten Album. Und zwar dieses hier, Electronic Performers. Thank you. Wir bleiben auch mit den letzten Stücken der ersten Stunde beim modernen Frankreich nach Daft Punk und er hier Rhinoceros. Die haben immer einen hohen Gitarrenanteil in ihren ansonsten elektronischen Instrumentalstücken. Und noch digitaler, elektronischer wird es jetzt. Sébastien Léger, ich kann kein Französisch, mit seinem Metrosphere. Bis zu den Nachrichten.